بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wie wir nun bereits wissen, hatte Erhabene Allah im Koran berichtet, dass diese Religion vervollkommnet wurde und dass Erhabene Allah mit dem Islam für uns als Religion zufrieden ist und dass seine Gunst an uns vollendet wurde. Da diese Religion vervollkommnet wurde, ist unsere Aufgabe, dieser Religion zu folgen und nicht neue Dinge in diese Religion hinzuzufügen. Weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auch diese Botschaft überbracht hat, so wie der Erhabene Allah ihm dies befohlen hat. Und deswegen ist derjenige, der etwas Neues in die Religion einbringt, jemand, der dem Erhabenen Allah in diesem Vers widerspricht und sagt, dass diese Religion nicht vervollkommnet wurde, sondern dass er noch in diese Religion etwas hinzufügen will. Und das ist auch jemand, der dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam vorwirft, diese besondere Religion hintergangen zu haben, weil er ja mit seiner Tat, mit dieser Neuerung, mit der Bid'a, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vorwirft, dass er diese Botschaft nicht vollbracht hat, nicht komplett vollbracht hat, sondern dass in dieser Religion noch etwas fehlt, was hinzugefügt werden sollte. Und deswegen siehst du leider auch viele Muslime neue Dinge in die Religion einbringen, glaubend, dass dieses sie näher bringen wird zu Allah. Und sie merken nicht, dass sie dadurch dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam vorwerfen, dass er die Botschaft hintergangen hat. Und derjenige, der Neuerungen macht, derjenige, der Bid'a macht, seine Situation ist gewaltig, weil er wird zu den Verlierern gehören. Weil es ist überliefert worden, dass am Tag der Auferstehung die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kommen wird und von seinem Becken trinken wird. Und dann wird es Menschen geben von der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die davon ferngehalten werden. Die Engel werden sie wegzerren. Sie wollen auch davon trinken, weil derjenige, der von diesem Becken trinkt, der wird nie wieder Durst erleiden, nie wieder. Und deswegen werden alle, die zur Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehören, dahin stürmen, um davon zu trinken. Aber es wird Menschen geben, sie werden davon weggezerrt, von den Engeln weggezerrt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sieht es und ruft ihnen zu, lasst sie, das sind meine Gefährten, lasst sie. Und es wird zu ihm gesagt, du weißt nicht, was sie nach dir neu in die Religion eingebracht haben. Was sie nach dir verändert haben in der Religion. Also mit Gefährten ist natürlich die Anhänger gemeint, nicht die Sahaba, die mit ihm waren. Die Anhänger sind damit gemeint. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gehört hat, wird er sagen, hinfort mit ihnen, hinfort mit ihnen. Weg mit jedem, der etwas Neues nach mir in die Religion eingebracht hat. Aber das zeigt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich von ihnen lossagen wird am Tag der Auferstehung. Weil sie in dieser Religion verändert haben und Dinge in dieser Religion hinzugefügt oder weggetan haben. Deswegen ist unsere Aufgabe, wie wir bereits kennengelernt haben, zu folgen und nicht zu erfinden. Und der folgende Hadith sollte als Abschreckung dienen für jeden Einzelnen, der Bid'a macht, für jeden. Jeder, der eine Neuerung macht, sei es, er feiert den Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Oder er sagt irgendwelche Bittgebete, der Prophet sallallahu alaihi wasallam nie gesagt hat. Oder er macht irgendwelche Bittgebete, irgendwelche Gebete, irgendwas, für das er keinen Beweis hat, weder aus Koran noch aus Sunnah. Der sollte sich folgenden Hadith zu Herzen nehmen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, so wie es bei Tabari verzeichnet ist und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, Allah hat zwischen dem Neuerer und der Reue ein Hindernis gesetzt. Diese wird nicht aufgehoben, bis der Erneuerer seine Erneuerung verlässt. Ein Hindernis ist zwischen ihm und seine Bittgebete, seine Tauba, seine Reue, ist ein Hindernis gemacht worden. Und das bleibt so lange, solange er weiterhin Neuerungen macht. Deswegen sollte sich jeder Erneuerer überlegen, warum seine Reue nicht angenommen wird, weil der Erhabene Allah dies von ihm erst dann annehmen wird, wenn er von der Bid'a ablässt. Und wenn wir uns die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam anschauen, dann werden wir erkennen, wie sehr sie der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gefolgt sind und dem Koran gefolgt sind. Und dass der Erhabene Allah sie im Koran erwähnt hat und gelobt hat, weil sie diesem geraden Weg gefolgt sind und weil sie der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gefolgt sind. Und sie haben den folgenden Vers, den der Erhabene Allah herabgesandt hat, verstanden und umgesetzt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Folgt dem, was zu euch von eurem Herrn herabgesandt worden ist, und folgt außer ihm keinen anderen Schutzherren, wie wenig ihr bedenkt. Eine Aufforderung an uns alle zu folgen, das, was Erhaben Allah herabgesandt hat auf seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen ist deine Aufgabe zu folgen dem Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Sahaba, sie haben es verstanden und sie haben verstanden, wie wichtig dieser Punkt ist, dass man folgen soll und dass man nicht in der Religion erfinden soll. Und deswegen haben sie sich auch nicht von der Sunna entfernt, auch nicht um eine Haaresbreite. Immer wenn sie erfahren haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas gesagt hat, dann war das für sie die Grenze gewesen. Wenn er sie aufgefordert hat, etwas nicht zu tun, haben sie es unterlassen. Und wenn er sie aufgefordert hat, etwas zu tun, haben sie es sofort umgesetzt. Und es gibt zahlreiche Überlieferungen, die zeigen, wie sehr die Sahaba sich daran festgehalten haben. Und Ubada ibn Samit, radiallahu anhu, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat es verboten, etwas im Wert von einem Dirham gegen etwas im Wert von zwei Dirham zu tauschen. Das soll heißen, im Islam ist es so, wenn du zum Beispiel Gold gegen Gold tauschen willst, dann muss die Menge gleich sein. Und auch, du musst es sofort tun. Das heißt, du willst dein Gold gegen mein Gold tauschen. Du hast ein halbes Kilo und ich habe ein halbes Kilo. Wir tauschen ein halbes Kilo gegen ein halbes Kilo und sofort, Hand in Hand. Es ist verboten, dass du sagst, hier, ich gebe dir ein halbes Kilo, du kannst ja nach Hause gehen und bringst mir dein halbes Kilo. Das ist schon Zins, also Riba. Das ist nicht erlaubt. Das betrifft auch Silber, das betrifft auch, auch Salz, das betrifft auch Dattel. Was diese Dinge anbetrifft, die Menge muss gleich sein und das muss sofort gegeben werden. Du gibst mir, ich gebe dir. Ansonsten, wenn du es nicht machst, ist es Zinsen. Was erlaubt ist, ist zum Beispiel, dass du sagst, ich gebe dir ein halbes Gramm, einen halben Kilo Gold und du gibst mir dafür 10 Kilo Silber. Das ist erlaubt, weil hier wird Silber gegen Gold eingetauscht. Aber wenn die gleich sind, dann muss die Menge gleich sein. Und auch genauso Dinar, diese Silbermünze. Du gibst mir eine Silbermünze, ich gebe dir eine Silbermünze. Aber der Prophet hat es untersagt, zwei Silbermünzen für eine Silbermünze zu geben. Und das ist auch ein Fehler, was viele Frauen zum Beispiel machen. Sie hat Gold und sie will sich neuen Schmuck kaufen. Dann geht sie in ein Goldgeschäft und sagt, wie teuer ist dieses Gold? Ein Ring. Er sagt 100 Euro. Und dann sagt sie zu ihm, wie viel würdest du mir für meinen alten Ring geben? Er sagt so, ja, dafür gebe ich ja, keine Ahnung, 10 Euro und du gibst mir den Rest. Das ist schon Zinsen. Warum? Weil sie hier kriegt sie Gold und sie gibt dafür Gold und zahlt noch drauf. Das, was erlaubt ist, was sie tun sollte, ist, sie verkauft erstmal ihr altes Gold, nimmt das Geld und kann erst dann neues Gold kaufen. Aber Gold gegen Gold muss 1:1 sein. Du gibst mir einen Ring, ich gebe dir einen Ring. Ich zahle nichts drauf. Und der Sahabi, er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es verboten hat, ein Dinar gegen zwei Dinar zu geben. Und daraufhin sagte ein Mann, ich sehe da keinen Schaden. Gebe, es ist ein Geben und Nehmen. Warum soll es verboten sein? Ich sehe da nichts, was daran schlimm sein soll. Es ist Nehmen und Geben. Und dann sagte Ubada, ich sage, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und du sagst, ich sehe da keinen Schaden, bei Allah, uns zwei wird nie wieder gemeinsam ein Dach vereinen. Raus mit dir. Was für dich war, als wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam was gesagt hat, war es Gesetz. Da gibt es ja, aber nach meiner Meinung, oder ich, für mich ist das nicht so schlimm, oder... Nein, wenn er was gesagt hat, dann war das Gesetz gewesen. Deswegen sagte er, ab jetzt wird nie wieder ein Dach uns vereinen. Das soll heißen, wir werden niemals zusammen in einem Ort sein. Wenn du kommst, bin ich weg. Weil er dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam widersprochen hat, klar widersprochen hat. Nachdem er die Beweise gehört hat, sagt er, nein, für mich ist das nicht schlimm. Und das ist auch überliefert worden, dass Ibn Abbas radiallahu anhu, so wie es bei Ibn Abdul Barr überliefert ist, dass er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam vollzog die Hajj-Variante At-Tamattu'. Wie ihr wisst, bei der Hajj gibt es verschiedene Varianten. Und eins davon ist At-Tamattu'. Und er sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Variante von Hajj auch gemacht hat. Und daraufhin sagte Urwa ibn Zubayr, Abu Bakr und Umar haben es untersagt, At-Tamattu' zu machen. Und dann sagte Ibn Abbas, ich sehe sie ins Verderben fallen. Ich sage, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte und sie sagen, Abu Bakr und Umar haben es untersagt. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas gesagt hat, dann ist es egal, welche andere Aussage du bringst und von wem auch immer. Das, was zählt, ist das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Alles, was diese Aussage widerspricht, wird zurückgewiesen, egal von wem diese Aussage auch kommen mag. Als Hamza radiallahu anhu getötet wurde in der Schlacht, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und die Schwester von Hamza radiallahu anhu, sie wollte nach der Schlacht unbedingt ihren Bruder sehen, die Leiche sehen. Und sie ist dahin gelaufen nach der Schlacht. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gehört hat, er wusste, sie wird sich nicht zurückhalten können, wenn sie sieht, wie ihr Bruder da liegt. und was mit ihm gemacht wurde. Und er sagte, bring sie zurück, bring sie zurück. Und daraufhin ist ihr Sohn losgelaufen, um sie zurückzubringen. Und er holte sie ein und sagte, Mutter, komm zurück, komm zurück. Und sie war stark gewesen und sie hat ihn weggehauen und sagte, weg mit dir, mögest du keine Mutter haben. Und sie lief weiter. Und dann sagte zu ihr ihr Sohn, Mutter, komm zurück. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, komm zurück. Und der Überlieferer des Hadith sagte, sie hat nicht einen Schritt weiter gemacht. Sofort stehen geblieben und kehrte zurück. Warum? Weil der Befehl hier vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam. So sehr haben die Sahaba darauf geachtet, wenn der Befehl kam, diesen umzusetzen. Aber viele werden sich jetzt vielleicht fragen, was kann mir dabei helfen, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam einzuhalten? Ich versuche es, aber es ist schwer für mich. Wie kann ich die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam einhalten? Und wir werden einige Punkte erwähnen in der Kurzfassung, was dir dabei helfen kann, standhaft zu bleiben auf der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und dieser zu folgen. Zu den Faktoren, die das Befolgen der Sunna erleichtern, gehört die Gottesfurcht, At-Taqwa. Weil derjenige, der gottesfürchtig ist, ist derjenige, der die Grenzen Allahs einhält. Der das umsetzt, was der Erhabene Allah ihm befohlen hat und das unterlässt, was der Erhabene Allah ihm verboten hat. Und der Erhabene Allah wird ihm daraufhin eine Unterscheidungsnorm geben, mit der er unterscheiden kann zwischen Wahrheit und Falschheit. Weil der Erhabene Allah im Koran gesagt hat, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. O, die ihr glaubt, wenn ihr Allah fürchtet, bestimmt er euch eine Unterscheidungsnorm. Und in anderen Vers sagt der Erhabene Allah, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah und glaubt an seinen Gesandten, dann gibt er euch einen zweifachen Anteil an seiner Barmherzigkeit und macht euch ein Licht, in dem ihr gehen könnt und vergibt euch. Allah ist allvergebend und barmherzig. Der Scheich von Ibn Uthaymin, er sagte, وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. Und er macht euch ein Licht, in dem ihr gehen könnt, bedeutet, dass er euch Wissen, Rechtleitung und Licht gibt, mit denen ihr durch die Finsternis der Unwissenheit gehen könnt. Und zu den Faktoren, die das Befolgen der Sunna erleichtern, gehört die Aufrichtigkeit, Al-Ikhlas. Weil Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit, sie rettet dich vor der Abweichung und vor der Entgleisung. Und schaut Yusuf a.s., der Prophet Yusuf a.s., er war einer gewaltigen Versuchung ausgesetzt gewesen. Und zwar war es Zina gewesen, Unzucht. Eine Frau voller Ansehen wollte Unzucht mit ihm begehen. Eine gewaltige Prüfung. Aber Allah SWT hat ihn standhaft gemacht. Warum? Weil er Ikhlas hatte, weil er aufrichtig war. Allah SWT sagt im Koran über Yusuf a.s., كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Dies geschah, damit wir das Böse und das Schändliche von ihm abwendeten. Er gehört ja zu unseren aufrichtigen Dienern. Dieser Ikhlas hat ihn durch die Erlaubnis Allahs von dieser gewaltigen Sünde abgebracht. Und ein weiterer Faktor, der dir dabei hilft, auf der Sunna standhaft zu bleiben und der Sunna zu folgen, ist, dass du die islamisch-rechtlichen Regeln kennst und lernst und dass, wenn du etwas nicht verstanden hast, dass du die Gelehrten aufsuchst. Du musst dir Wissen aneignen. Weil nur dadurch wirst du wissen, was verboten ist und was erlaubt ist. Und wenn du es nicht verstanden hast, dann such die Gelehrten auf und sie werden es dir erklären. Weil der Herr Allah im Koran gesagt hat, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. So fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr es nicht wisst. Und Imam al-Bukhari, er hat in seinem Sahih-Werk ein Kapitel verfasst mit dem Titel Wissen kommt vor Aussage und Tat. Das heißt, bevor du betest, sollst du wissen, wie du zu beten hast. Und bevor du die Hajj verrichtest, sollst du wissen, wie du die Hajj zu verrichten hast. Nicht erst machen und dann fragen, ja, wie soll ich machen? Nein, frag erst mal. Lerne deine Religion und dann setze das um. Genauso bei allen anderen Dingen, was das Sitzleid anbetrifft, machst du es doch genauso. Bevor du ein Medikament nimmst, liest du Beipackzettel. Bevor du irgendeinen Fernseher kaufst, liest du erstmal, was es hat. Bevor du ein Handy kaufst, guckst, wie viel Speicher, wie viel dies, wie viel das, wie kann ich das verwenden. Aber was deine Religion anbetrifft, machst du einfach. Ach, wird schon irgendwie funktionieren. Hajj, ja, ich fahr jetzt mal dahin und schaue ich mal weiter. Gebet, ja, ich habe doch gesehen, wenn mein Vater gebetet hat, irgendwie wird schon funktionieren. Nein, das ist deine Religion, das Wichtigste, was du hast. Lern und wisse, was du da machst, damit du es richtig machst, nach der Art und Weise des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ein weiterer Faktor ist, dass du zurückkehren sollst zum Koran und zur Sunna bei jeder Art der Auseinandersetzung und bei Meinungsverschiedenheiten. Das ist, wenn wir zwei Aussagen haben, die eine sagt erlaubt, die andere sagt verboten, die eine sagt, das ist Sunna, die andere sagt, das ist Bid'ah. Welche Aussage folgen wir? Deswegen müssen wir da zurückkehren zum Koran und zur Sunna und die Aussage, die bekräftigt ist und aufgebaut ist auf diesen zwei Beweisen, dieser haben wir zu folgen. Und diejenige, die dieser zwei Beweisen widerspricht, von der haben wir uns zu entfernen, weil Allah SWT im Koran gesagt hat, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Und worüber ihr euch auch immer uneinig seid, das Urteil darüber steht allein Allah zu. Und in einem anderen Vers sagt der Herr Allah, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Wenn ihr miteinander über etwas streitet, dann bringt es vor Allah und den Gesandten. Und Koran und Sunna, das ist auch ein weiterer Faktor, hast es so zu verstehen, wie die Salaf ihn verstanden haben. Und wer sind die Salaf? Das sind die Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Tabi'in und Tabi'at Tabi'in. Weil diese drei Generationen sind die besten Generationen. Die Menschen dort sind die besten Menschen nach den Propheten und Gesandten. Deswegen ist unsere Aufgabe, ihnen zu folgen, weil sie die Religion am besten verstanden haben. Und sie sind diejenigen, die es erlebt haben, diese Religion erlebt haben, die Augenblicke erlebt haben, wenn der Koran herabgesandt wurde. Sodass sie dann verstanden haben, warum er herabgesandt wurde, in welchem Zusammenhang, was war der Grund dafür. Und sie waren die Ersten gewesen, die mit dieser Herabsendung gemeint wurden. Allah hat sie immer wieder angesprochen. Deswegen ist unsere Aufgabe, ihnen zu folgen, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über sie gesagt hat, so wie es beim Muslim verzeichnet ist, die besten Menschen sind in meiner Generation, sodann die folgen werden, sodann die folgen werden. Er hat sie gelobt und deswegen ist unsere Aufgabe, Koran und Sunna nach ihrem Verständnis zu verstehen. Und der Herr Allah hat ihnen die Führerschaft in der Religion gegeben für all diejenigen, die nach ihnen kommen werden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er eines Tages gefragt wurde, nach diesen 73 Gruppen, die alle im Höllenfeuer sein werden, bis auf eine. Die Sahaba wollten wissen, wer ist dieser eine? Was hat er gesagt? Er sagte, der Weg, auf dem ich mich befinde und meine Gefährten. Um zu zeigen, dass das, worauf sie sich befanden, das Wahre ist. Und dass unsere Aufgabe ist, ihnen darin zu folgen. Und der letzte Punkt zu den Faktoren, die das Befolgen der Sunna erleichtern. Und das ist ein wichtiger und gewaltiger Punkt, den jeder von uns umsetzen kann, aber sehr viele von uns in diesen Punkt vernachlässigen. Er ist einfach und seine Auswirkung ist enorm, aber leider nur wenige setzen diesen um. Das ist der Dua, das Bittgebet. Du hast eine gewaltige Waffe, was du besitzt. Setze sie auch ein. Weil nur die wenigsten setzen das wirklich wahrhaftig und aufrichtig ein. Und der Herr Allah hat versprochen, dass wenn wir ihn bitten, dass er uns erhören wird. Deswegen ist unsere Aufgabe, ihn aufrichtig zu bitten, damit er uns erhört. Allah sagt im Koran, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Euer Herr sagt, ruft mich an, so erhöre ich euch. Gewiss diejenigen, die sich aus Hochmut weigern, mir zu dienen, werden in die Hölle gedemütigt eingehen. Deswegen, der Herr Allah fordert uns auf, dass wir ihn bitten, damit er uns erhört. Deswegen sollten wir ihn bitten, dass er uns standhaft macht auf der Sunna und dass er uns zu denen gehören lässt, die dieser Sunna folgen. Und als letztes ein Hadith, den Aisha radiallahu anha überliefert hat und der bei Muslim verzeichnet ist. Ihr müsst verstehen, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seinen Herrn stets darum gebeten hat, ihn standhaft zu machen und ihm den wahren und den rechten Weg zu zeigen und ihn darauf standhaft zu machen. Das ist der Gesandte Allahs. Er bittet jedes Mal seinen Herrn, dass er ihn auf den geraden Weg festigen soll. Dass er ihm den geraden Weg zeigen soll. Und das ist der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sollten wir erst recht stets in Haben Allah darum bitten, dass er uns auf den rechten Weg leitet. Und dass er uns standhaft macht auf den rechten Weg. Aisha radiallahu anha, sie sagte, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, pflegte, wenn er in der Nacht für das Gebet aufstand, sein Gebet mit den Worten zu beginnen, mit folgenden Worten, mit folgendem Bittgebet. Wenn er nachts aufstand zum freiwilligen Gebet, sagte er das Bittgebet als allererst. Er sagte, O Allah, Herr von Jibril, Mikael und Israfil, Schöpfer der Himmel und der Erde, Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, du bist der Richter der Angelegenheiten, in denen deine Diener sich uneinig sind, leite mich recht hinsichtlich der strittigen Angelegenheiten mit deiner Erlaubnis, denn du leitest recht, wen du willst, auf den geraden Weg. Ein gewaltiges Bittgebet, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Deswegen sollten auch wir dieses Bittgebet auswendig lernen und stets sagen, auf dass der Herr Allah uns auf der Sunna festigt, möge der Herr Allah uns auf der Sunna festigen und uns das Befolgen erleichtern. Gewiss, mein Herr ist der Allhörende, der die Bitten erhört. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.